A little bit of a review from last week. Also eine kleine Wiederholung von letzter Woche, wenn wir jetzt hören. Psalm 61, verse 2. Psalm 61, 2. From the end of the earth I call to you when my heart is faint. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. Lead me to the rock that is higher than I. Du wolltest mich führen auf einen hohen Felsen, der höher ist als ich. In the German it's a little different, but we changed the translation a little bit. Also im Deutschen ist es etwas anders, aber wir haben die Übersetzung leicht verändert. It says, lead me to the rock that is too high for me. Dort heißt es, führ mich auf den Felsen, der zu hoch für mich ist. But it kind of means the same. It means the same thing. It's just from a different angle. Aber es meint das Gleiche. Es ist nur von einem unterschiedlichen Blickwinkel. Lead me to the rock that is higher than I. Führe mich auf einen Felsen, der höher ist als ich. Lead me to a perspective that is higher than mine. Führe mich zu einer Perspektive, die höher ist als meine. God's ways are higher than our ways. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. His thoughts are higher than our ways. Und seine Gedanken höher als unsere. In Romans 11, verse 33. Römer 11, Vers 32. His ways are unsearchable. Seine Wege sind unausforschlich. His ways are past finding out. Wir können seine Wege nicht herausfinden. And so we're walking with this God whose ways are past finding out. Und so wandeln wir mit diesem Gott, dessen Wege wir gar nicht erforschen können. So this prayer is so important to us to pray. Dieses Gebet ist so wichtig, dass wir es beten. Lead me to the rock that's higher than I. Führe mich zum Felsen, der höher ist als ich. Lead me to a consideration that is above me. Führe mich zu Überlegungen, die meine Überlegungen übersteigen. 1 Corinthians 10:13. 1. Korinther 10:13. We've been talking about testing. Da haben wir über Prüfung gesprochen, über Prüfen. No testing has overtaken you, but such is common to man. Keine Prüfung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. And God is faithful. Aber Gott ist treu. Who will not allow you to be tested beyond what you are able. Der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen geprüft werdet. But with the testing, he will provide the way of escape also. Sondern mit der Prüfung wird er auch den Ausgang, den Fluchtweg schaffen. So that you will be able to endure it. So dass ihr sie ertragen könnt. We flee temptation. Also wir fliehen der Versuchung. But we endure testing. Aber wir ertragen Prüfungen. And God promises with every test that there is a way of escape. Und Gott verspricht, dass in jeder Prüfung es einen Ausweg gibt. And the door to that escape is always the door of thankfulness. Und die Tür zu diesem Ausgang ist immer die Tür zur Dankbarkeit. We escape in the situation, not necessarily out of the situation. Wir entkommen da in der Situation und nicht notwendigerweise raus. Our brothers and sisters around the world are in a situation. Unsere Brüder und Schwestern in der Welt, sie sind in einer Situation. Those in persecuted countries. Die in Ländern, wo Christenverfolgung ist. And God is providing them a way of escape in the situation. Und Gott stellt für sie einen Ausweg zur Verfügung in dieser Situation. Our brothers and sisters in North Korea. Unsere Brüder und Schwestern in Nordkorea. Those in Yoduk prison camp. Die im Gefangenencamp in Yoda. Yoduk, yeah. Yoduk. And they will never get out. Die werden dann nie rauskommen. But there's a way of escape in the camp. Aber es ist im Camp selbst ein Ausweg. And this is what God promises. Und das ist, was Gott verspricht. But we will never find that way of escape without a thankful heart. Wir werden diesen Ausweg nie finden, ohne ein dankbares Herz zu haben. The only way out of the wilderness is by thanking God in the situation. Der einzige Ausweg aus der Wüste ist, indem wir Gott für die Situation danken. Psalm 119:11. I have hidden your word in my heart. Ich habe dein Wort in meinem Herzen geborgen. That I might not sin against you. Auf dass ich nicht an dir sündige. And our testing is always to see what is in our heart. Unsere Prüfungen dienen immer dazu zu sehen, was in unserem Herzen ist. And so as we study our Bibles at home, und so, wenn wir die Bibeln zu Hause studieren, God speaks to us. Dann spricht Gott zu uns. I can study my Bible to educate myself about the Bible. Ich kann in meiner Bibel studieren, um mich selbst schlau zu machen über den Inhalt. To educate in a good way. Mich selbst zu erziehen. Yeah. But I also want to be available to the voice of God speaking to me. Aber ich möchte auch Gottes Stimme gegenüber verfügbar sein, wenn sie zu mir spricht. Because Ephesians 6 says the sword of the Spirit is the word of God. Weil im Epheser 6 heißt es, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. And that word is Rhema. Und das Wort, das heißt Rema. That's the spoken word. Das ist das gesprochene Wort. God wants to speak to me. Gott möchte zu mir sprechen. And then he wants me to speak it forth. Und dann möchte er, dass ich es auch ausspreche. And I want to hide this in my heart. Und das möchte ich in meinem Herzen bergen. Because I will need it in the tests of life. Weil ich es in den Prüfungen des Lebens brauchen werde. The tests are going to come whether I have the word in my heart or not. Die Prüfungen werden kommen, egal ob ich das Wort in meinem Herzen berge oder nicht. But I will fail the test over and over and over and over and over and over again. Aber ich werde immer wieder bei den Prüfungen versagen. Until I learn that the only way to pass the test is to hide the word in my heart. Bis ich lerne, dass der einzige Weg, Prüfungen zu bestehen, ist, dass ich das Wort in meinem Herzen berge. Because really the test is the test of the word in my heart. Weil die Prüfung ist eine Prüfung des Wortes, ob es in meinem Herzen ist. In Romans chapter 3, in Römer 3, Paul asks this question. Stellt Paulus folgende Frage. Is the word to Israel still true? Ist das Wort, das zu Israel gesprochen wurde, noch immer wahr? Or has it fallen? Oder ist es einfach nicht mehr wichtig? Is God a liar? Ist Gott ein Lügner? No. Nein. Let God be true and every man a liar. Lass Gott wahr sein und jeden Menschen einen Lügner. And then he quotes from Psalm 51. Und dann zitiert er Psalm 15:1. Where God says, "My word will be proven." Wo es heißt, mein Wort wird geprüft werden. Which means this, that when we stand before God one day, das bedeutet, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, he will stand by his word. Dann wird er zu seinem Wort stehen. And we will be fruitless in trying to prove to him that his word was not true. Und es wird fruchtlos für uns sein, wenn wir ihm beweisen wollen, dass sein Wort nicht wahr war. And oftentimes we're in situations where it seems like his word isn't really what it seems to be. Und oft in den Situationen, wo es so ausschaut, als ob sein Wort nicht wirklich das wäre, so wie es ausschaut. I just can't see how this is going to work to the good. This is impossible. Ich kann das überhaupt nicht sehen, wie das zum Guten wirken wird. Das ist ja unmöglich. And I know that God promises that, but I just don't see it. Ich weiß, dass Gott es verheißen hat, aber ich kann es nicht erkennen. And then a root of bitterness begins to come in. Hebrews chapter 12. Und dann Hebräer 12 beginnt so die Wurzel der Bitterkeit zu wachsen. Vers 15. He says, "Be careful, lest a root of bitterness corrupt any of us." Seid vorsichtig, dass die Wurzel der Bitterkeit niemanden von euch korrumpiere. And that root of bitterness comes in circumstances. Und diese bittere Wurzel, die entsteht in Umständen. Where we look at the circumstance. Wo wir auf die Umstände schauen. We look at what God says. Und wir schauen uns an, was Gott dazu sagt. It just doesn't work. Und sagen, naja, das funktioniert aber trotzdem nicht. Seemingly. Scheinbar. But God wants us to pray the prayer, lead me to the rock that's higher than I. Aber Gott möchte, dass wir beten, führe mich zu dem Felsen, der höher ist als ich. Jesus said that John the Baptist was the greatest among men. Jesus sagte, dass Johannes der Täufer der größte unter den Menschen war. He's the greatest man ever born on the planet. Der größte Mensch, der jemals geboren wurde. Outside of Jesus, of course. Außer Jesus natürlich. And John was preaching, the kingdom is coming. Und Johannes predigte, dass das Königreich kommen wird. John knew the Bible. Johannes kannte die Bibel. He knew the Bible. Er kannte das, was geschrieben war. He knew war. The prophet Isaiah. He knew the scripture. Er kannte die Schriften und den Propheten Jesaja. He was in the wilderness. Er war in der Wüste. From the time he was a young boy. Von der Zeit an, wo er ein junger Bursche war. And just saturating himself with the word. Und hat sich einfach am Wort gesättigt. And then he was arrested and put in prison. Und dann wurde er gefangen genommen und arrestiert im Gefängnis. And he was frustrated. Und er war so frustriert. Because he knew all the verses about the coming kingdom. Weil er kannte ja all die Verse über das kommende Königreich. He knew all the verses about the Messiah. Er kannte all die Verse über den Messias. How the Messiah would come and set up the kingdom. Wie der Messias kommen würde und das Königreich aufrichten. He had obviously read Daniel 2 and Daniel 9 and all these verses. Zweifellos hat er Daniel 2 und 9 und all die Verse dort gelesen. And now he's in prison. Und jetzt ist er plötzlich im Gefängnis. And so he says to his messenger. Und so sagt er zu seinem Botschafter. Go find Jesus. Geh und suche Jesus. And ask him a question for me. Frag ihm. Stell ihm eine Frage für mich. Write this down. Schreib's auf. Okay. Okay. Ask him. Frag ihn. Is he really the one? Bist du wirklich der eine? What? Was? You know he's the one. Du weißt doch, dass er you, der eine ist. You baptized him. Du hast ihn getauft. You heard the voice say, "This is my beloved son." Und du hast doch die Stimme gehört, die gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Do you really want us to ask him this question? Möchtest du wirklich, dass ich ihm diese Frage stelle? Ask him if he's really the one. Ob er wirklich der eine ist. Or should we look for another? Oder sollen wir nach einem anderen Ausschau halten? This is John the Baptist. Und das ist Johannes der Täufer. He is frustrated. Er ist frustriert. Because what he knows in the Bible is so contrary to what he's experiencing. Weil all das, was er aus der Bibel kennt, das ist so gegensätzlich zu dem, was ihm jetzt widerfährt. And so his servants come to the Lord. Und so kommen seine Diener zum Herrn. Question from John. Eine Frage von Johannes. He wants to know. Yes. Er möchte wissen, ja. He wants to know if you're the one. Er möchte wissen, ob du der eine bist. Or should we seek another? Oder sollen wir uns nach einem anderen umschauen? Really? Wirklich? Tell John this. Sag Johannes Folgendes. Tell him the blind can see. Sag ihm, die Blinden können sehen. The deaf can hear. Und die Tauben hören. The mute can speak. Und die Stummen können sprechen. The lepers are cleansed. Und die Leprösen sind gereinigt. The dead are raised. Die Toten werden auferweckt. And the poor have the good news. Und den Armen ist die gute Botschaft gebracht worden. And then tell them this. Und dann sag ihm Folgendes. Blessed are they who are not offended by me. Gesegnet sind die, die nicht Anstoß an mir nehmen. And that applies to all of us. Und das ist auf uns alle anwendbar. Because there's always going to be a seeming conflict between our situation and what we know from the Bible. Also es gibt immer so einen scheinbaren Konflikt zu dem, was wir aus der Bibel kennen und was uns passiert. But lead me to the rock that is higher than I. Aber führe mich zu dem Felsen, der höher ist als ich. Lord, I don't understand. I'm confused. Herr, ich verstehe nicht. Ich bin ganz konfus. Like Paul said in 2 Corinthians 4:8. So wie Paulus im 2. Korinther 4,8 sagt. We are perplexed. Wir sind ganz verwirrt. But not in despair. Aber nicht verzweifelt. I don't understand a lot of things that are happening. Ich verstehe eine Menge von Dingen nicht, die passieren. But I'm not in despair. Aber ich bin nicht verzweifelt. Now we talked about Abraham. Wir haben über Abraham gesprochen. How God told him to sacrifice Isaac. Wie Gott ihm auftrug, Isaac zu opfern. And the chapter before he said that through Isaac his descendants would come. Aber ein Kapitel vorher hat er gesagt, durch Isaac werden die Nachkommen kommen. What a conflict. Welch ein Konflikt. Are you confused? Bist du verwirrt? In chapter 21 you tell me everything's coming through Isaac. In Kapitel 21 sagst du mir, alles wird durch Isaac passieren. In chapter 22 you say to kill him now. Und in Kapitel 22 trägst du mir auf, ihn jetzt zu töten. But see, Abraham went higher. Aber schau, Abraham ging einfach höher. He went to the rock that is higher than him. Er ging zum Felsen, der höher and war als considered er. The situation. Er überlegte die Situation. And he never cast shadow on God. Aber er hat nie einen Schatten auf Gott geworfen. He believed what God said was true in both cases. Er glaubte, dass es wahr ist, was Gott sagte in beiden Fällen. So he thought, well, if the blessing's coming through Isaac, er sagte, wow, also wenn die Segnungen durch Isaac kommen sollen, and God wants me to sacrifice him, und Gott möchte, dass ich ihn opfere, it's only one conclusion. Dann gibt's nur eine Schlussfolgerung. What's that? Was? He's gonna raise him from the dead. Er wird ihn von den Toten auferwecken. He has to. Er muss das. And that was such a revelation. Das war so eine Offenbarung. That's why Abraham is the only type in the Bible of God the Father. Deswegen ist Abraham der einzige Typus in der Bibel von Gott dem Vater. That means he's the only human picture of God the Father in the Bible. Das ist das einzige menschliche Bild von Gott dem Vater in der Bibel. Joshua's picture of Jesus, all these people, Moses of Joshua, Jesus, die haben alle Jesus repräsentiert. But Abraham was a picture of God the Father. Aber Abraham war ein Bild von Gott dem sacrificing Vater. Sacrificing his son. Indem er seinen Sohn opfern sollte. And all of us come into these kind of circumstances. Und alle werden wir in ähnliche Umstände kommen. Next slide, slide 5. Is this the one? Slide 5, yeah. Okay. This is 1 Peter chapter 1, verse 6. 1. Petrus 1, 6. In this you greatly rejoice, even though now, for a little while, if necessary, you have been distressed by various testings. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Prüfungen betrübt worden seid. See, the word Versuchung is not correct in the also German. Versuchungen ist hier nicht korrekt übersetzt it's auf dem Deutschen. Es ist keine Versuchung. It's the same word, es ist das gleiche Wort. But here it means testing. Aber hier meint es Prüfung. Temptations come from the devil and testings come from God. Versuchungen kommen vom Teufel, aber Prüfungen kommen von Gott. But it's the same word in the Greek. Aber im Griechischen ist es das gleiche Wort. And notice, even though now, for a little while, also selbst jetzt für eine kleine Zeit. Peter brings perspective into the situation. Petrus bringt eine Perspektive in die Situation hinein. So that the proof of your faith being more precious than gold. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes. Which is perishable, even though tested by fire. Das durch Feuer erprobt wird. Obwohl the es vergänglich ist. By fire is I'm in a situation. Also durchs Feuer erprobt werden, das heißt, ich bin in einer schwierigen Situation. That seems so contrary to what I know. Die so gegensätzlich zu dem, was ich weiß, being ist. Tested by fire. Und jetzt werde ich durch Feuer erprobt. My understanding of God and my knowledge of God. Mein Verständnis von Gott und meine and Kenntnis my faith über Gott. In what I know is being tested. Und mein Glaube in das, was ich weiß, wird jetzt erprobt. And oftentimes my faith in my faith is burned away. Und oft wird auch so mein Glaube weggebrannt. How many times in my life God has just burned away my faith? Wie oft in meinem Leben wird mein Glaube weggebrannt? And I've said to the Lord in my journal. Und ich habe in meinem Tagebuch dem Herrn gesagt, I have no faith. Ich habe keinen Glauben. My faith has been purged. Mein Glaube ist verschwunden. My faith in my faith is gone. Mein Glaube in meinen Glauben ist jetzt weg. But my faith in you remains. Aber mein Glaube an dich, der bleibt. And we often have constructs of faith in God. Oft haben wir so Konstrukte über unseren Glauben an Gott. We have faith in God, but we also have a perspective we've put together. Wir haben Vertrauen zu Gott, aber wir machen uns das selber eine eigene Perspektive. And surely God will work according to this perspective. It's biblical. Und sicherlich wird Gott durch diese Perspektive arbeiten. Das ist ja biblisch. And suddenly, it doesn't work. Und plötzlich funktioniert es nicht. Wow, my faith in my faith is gone, but I have faith in you. Mein Glaube an meinen Glauben, der ist jetzt weg, aber ich habe Vertrauen zu dir. So lead me to the rock that is higher than I. Also führe mich zu dem Felsen, der höher ist als ich. The proof of my faith. Die Bewährung meines Glaubens. Das ist die Prüfung des Wortes, das ich in meinem Herzen verborgen habe. Can you make him sit down? Cody, sit down right now. Right now. So funny. The test of my faith. Also die Prüfung meines Glaubens. Is testing what is in my heart. Das ist die Prüfung, was in meinem Herzen ist. Number one. And the testing of what comes out of Nummer my eins, mouth. Und zweitens, was aus meinem Mund herauskommt. In the circumstance. In den Umständen. And that I may be found, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus. Also das, was durchs Feuer erprobt wird, das soll zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung so when we stand before the Lord, when we stand before the Lord one day, also wenn wir eines Tages vor dem Herrn stehen werden, we will be happy that we were tested. Dann werden wir sehr froh darüber sein, dass wir geprüft wurden. So that we didn't have a faith that was just word. Dass wir nicht nur so einen Glauben haben, der einfach nur leere Worte sind. But a faith that was genuine. Sondern einen ganz natürlichen a faith Glauben. That was proven in the circumstance. Ein Glaube, der durch die Umstände bewährt wurde. And though you have not seen him, und obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, you love him. Liebt ihr ihn. I love this verse. And though you do not see him now, und obgleich ihr ihn nicht jetzt seht, but you believe in him, aber in ihn glaubt, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Werdet ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude jubeln. That's the fruit of genuine faith. Das ist die Frucht eines wahrhaftigen Glaubens. That's in the circumstance. Das ist in den Umständen. This is the way out in the circumstance. Aber das ist der Weg raus aus den Umständen. I'm in the circumstance. Bin in den Umständen. But I'm greatly rejoicing with joy inexpressible and full of glory. Aber ich drücke unaussprechliche und herrliche Freude aus. Ich bin voll von Freude. This is what Frau Irma was talking about. Darüber hat Frau Irma gesprochen. She said that her mother said there are no men available. Ihre Mutter sagte, nee, es gibt keine Männer. There's no Christian men. Da gibt's keine christlichen Männer. She said, well, then I'll stay single the rest of my life. Sagt, na, dann bleibe ich einfach alleine. Because I won't be alone. The Lord will be with me. Weil ich werde ja nicht wirklich alleine sein. Der Herr wird mit mir sein. In the situation. In der Situation. There's great joy. Da ist große Freude. If God takes me out, fine. If God leaves me in, fine. Wenn Gott mich rausnimmt, wunderbar. Wenn nicht, auch gut. Okay. 2 Corinthians 4:15. 2. Korinther 4:15. More perspective. Es gibt mehr Perspektive hier. Paul says, for all things are for your sakes. Paulus sagt hier, denn alles geschieht um euretwillen. And actually he's saying, everything that happens to me is for you. Das heißt eigentlich, alles was mir geschieht, das ist auch für euch. If you read the verses before. Wenn ihr die Verse davor gelesen habt. So that the grace which is spreading to more and more people may cause the giving of thanks. Damit die Gnade zunehme durch eine immer größere Zahl der Danksagung. To abound to the glory of God. Zur Ehre Gottes. So I'm going, Paul says, I'm going through all kinds of situations. Also Paulus sagt, ich gehe durch alle Arten von Situationen. I'm shipwracked. Also ich habe Schiffbruch erlitten. I'm beaten. Wurde geschlagen. I'm stoned. Und gesteinigt. I'm in prison. Ich bin im Gefängnis gewesen. I'm beat up. Also ich habe mich richtig geprügelt. I'm rejected. Bin zurückgewiesen worden. I'm laughed at. Ausgelacht I'm worden. Hungry. Ich bin hungrig. I have no clothes oftentimes. Und oft habe ich auch keine richtige Kleidung. I'm stressed out about the churches. Die Gemeinden stressen mich so richtig. But you know what? Wisst ihr was? All this is for your sake. Alles ist um euretwillen. So that you can see God's faithfulness in my life. Damit ihr Gottes Treue in meinem Leben sehen and könnt. It will cause thanksgiving in you. Und das wird in euch Dankbarkeit hervorrufen. To the glory of God. Zur Ehre Gottes. And this is a lot of what Frau Irma was saying to me. Ist eine Menge auch, was Frau Irma zu mir gesagt hat. That you didn't see on the video. Das ja am Video noch gar nicht gesehen hat. And I thought, wow, this is the way you see things. Ich habe mir gedacht, wow, das ist die Art, wie du Dinge siehst. She said, I said, what are you going to do when you see the Lord? What are you going to do? First thing you do when you get to heaven. Hab sie gefragt, was ist das Erste, was du tun wirst, wenn du im Himmel sein wirst? I'm gonna find Jesus and give him a big hug. Und dann sie hat gesagt, ich werde Jesus suchen und ihn finden und ihn stark umarmen. And I'm going to thank him for bringing me to Lebgasse. Und ich werde ihm dafür danken, dass er mich in die Lebgasse gebracht hat. I thought, really? Haben wir gedacht, wirklich? Wow, that's pretty ja. cool. Wow, wirklich okay, cool. That's great. Toll, wunderbar. Therefore, do not lose heart. Deswegen ermatten wir nicht. And though our outer man is decaying, und auch wenn dein äußerer Mensch aufgerieben wird, it's like a very grob way to say we're all getting older. Also das ist eine grobe Art zu sagen, wie wir älter werden. Yet our inner man is being renewed day by day. So wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. So you need to be in the Word. Also wir müssen im Wort sein. For momentary light affliction. Denn das schnell vorübergehende Leichte. This is perspective. It's just momentary. Das Leichte unserer Bedrängnis jetzt, das ist nur momentan. Das is ist eine Perspektive. Producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Das bewirkt in uns ein übermaßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. While we look not at the things that are seen, but at the things that while we look not at the things which are seen, but at the things that are not seen, for the things that are seen are temporal, but the things not seen are eternal. Weil wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Okay, now let's go to 1 Samuel. Gehen wir jetzt zum 1. Samuel. King Saul. König Saul. The opposite of Abraham. Das Gegenteil von Abraham. King Saul was chosen to be king of Israel. König Saul wurde ausgewählt, König von Israel zu sein. The first king. Der erste König. Israel wanted a king. Israel wollte einen König. God wanted to be their king. Gott wollte eigentlich ihr König sein. But they rejected God. Sie haben Gott zurückgewiesen. And God gave them the best. Und Gott gab ihnen. He could give them. Das Beste, was ihnen geben konnte. In terms of yeah, the best that they had. He gave them the best. Also, das Beste, was er hatte, gab er ihnen. David is not in the picture yet. David ist da noch nicht ins Bild gekommen. And so Saul rescues them in one situation. Also Saul rettet sie dann in einer Situation. And God anoints him. Gott salbt ihn. And God is speaking to him through the prophet Samuel. Und Gott spricht zu ihm durch den Propheten Samuel. Which is a picture of Jesus in our life. Es ist ein Bild von Jesus in unserem Leben. Samuel is the priest and the prophet. Samuel ist der Priester und Prophet. Saul is the king. Saul ist der König. And God is speaking through the prophet, through the priest. Und Gott spricht durch den Propheten und den Priester. And in the previous battle, Samuel said to him, I want you to wait for me 7 days. Und in einer vorangegangenen Schlacht sagte Samuel zu Saul, ich möchte, dass du 7 Tage auf mich wartest. Und dann werde ich kommen und dir sagen, was der Herr möchte, dass du tust. And it worked great. Und dann wird es gut ausgehen. It worked great. Es ging gut aus. And Samuel anointed him. Samuel salbte ihn. The Holy Spirit fell upon him. Der Heilige Geist fiel auf Saul. He became a different person. Er wurde eine andere Person. God gave instruction. Gott gab Anweisungen. And he gave Israel a great victory. Und er führte Israel zu einem großen Sieg. Now they're in another situation. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. And the Philistines are coming like the sand of the sea. Die Philister kommen so zahlreich wie Sand am Meer. Thousands of soldiers. Tausende von Soldaten. And countless people like the sand of the sea. Unzählige Menschen so wie Sand am Meer. And Saul only has 3,000 soldiers. Und Saul hat nur 3,000 Soldaten. And only him and his son have swords. Everyone else und has like sticks. Er und sein Sohn hatten Schwerter, die anderen hatten nur Stöcke. Sticks and knives and pitchforks. Stöcke und keine Messer anything und so. Anything you farm Gabeln. With, you know. Alles, was du so selbst gebastelt hast. And so he's in this situation. Also befindet er sich jetzt in der Situation. The Philistines are now attack. They're ready to attack. Die Philister sind bereit jetzt anzugreifen. And Samuel says, "Wait for me 7 days." Und Samuel sagt, warte auf mich 7 Tage lang. And so Saul waited there 7 days according to the appointed time set by Samuel. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattering from him. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal und das Volk fing an von ihm auseinanderzulaufen. God is testing Saul, Gott prüft jetzt Saul. But he doesn't recognize the test. Aber Saul erkennt diesen Test nicht. And recognizing the fact that God is always testing us already puts us in a great advantage. Also indem wir bereits erkennen, dass Gott uns immer wieder prüft, das versetzt uns bereits in eine Situation einer großen Vorteils. Because understanding that God is testing us is already understanding what God's ways are like. Zu verstehen, dass Gott uns prüft, heißt bereits zu verstehen, wie Gottes Wege sind. Next verse. So Saul said, "Bring me the burnt offering and the peace offerings." Da sagte Saul, bringt mir das Brandopfer und das Heilsopfer her. Verse 10. And just as Saul was finishing the burnt offering, Samuel arrived. Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, da kam Samuel. Saul went out to meet him and to greet him. Und Saul ging hinaus ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. But Samuel said, "What have you done?" Und Samuel sprach, was hast du getan? Only the priest was allowed to sacrifice. Weil nur die Priester waren ja, hatten die Erlaubnis zu opfern. If you read Leviticus chapter 6. Wenn du 3. Mose 6 liest. Only the priest. Nur die Priester. And there was a certain way the priest had to do it. Und da war auch eine ganz gewisse Art und Weise, wie das die Priester tun mussten. What have you done? Was hast du getan? And Saul answered. Saul antwortete. Because I saw the people were scattering from me. Weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief. Number 2, that you didn't come within the appointed days. Und zweitens, du auch nicht zur bestimmten Zeit kamst. Which was not true because he came at the end of the 7th day. Was gar nicht wahr war, denn er kam ja am Ende des 7. Tages. Which was the test. Das war ja die Prüfung. And number 3, that the Philistines were assembling at Michmash. Und drittens, weil sich die Philister schon bei Michmas versammelt hatten. And Samuel, at Michmash. Okay. Next also verse. Michmas haben sie sich versammelt. Therefore I thought. Deshalb dachte ich. See, this is where he went wrong. Also da ist es jetzt schief gelaufen. His perspective is so low. Seine Perspektive, die ist so niedrig. He should have prayed, "Lead me to the rock that is higher than I." Er hätte beten sollen, führ mich zu dem Felsen, der höher ist als ich. I thought, und deshalb now dachte the Philistines ich, will come against me at Gilgal, and I have not asked favor of the Lord. Jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. So I forced myself and offered the burnt offering. Deshalb zwang ich mich und wagte es und opferte das Brandopfer. Now this is just all religious jargon. Also das ist alles so religiöses Zeug. Just nonsense. Unsinn. Which is a great principle. Das ist ein großes Prinzip. A lot of people have just religious jargon. Just words. Also eine Menge von Leuten, die haben einfach nur so religiöse Phrasen. And it's so easy to cover up. Es ist so leicht, das alles so an zu vertuschen. Ungodly attitude with a lot of words. Eine ungöttliche Verhaltensweise mit einer Menge Worte zu vertuschen. I had to do it. Es musste doch I had doch to tun. Seek the favor of God. Aber ich musste doch die Gunst Gottes suchen. You were late. Du bist zu spät. I had to do it. Ich hatte es no, tun müssen. What the real issue was, aber was wirklich dahinter is that steckte, his men were so afraid and they were starting to leave. Dass sich seine Leute, seine Männer so fürchteten, dass sie davonrannten. And they didn't think Samuel was going to come at all. Und sie haben sich gedacht, Samuel wird überhaupt nicht mehr kommen. And that the Lord was not with them. Und dass der Herr nicht mit ihnen war. So to try to convince them that the Lord was there, he did it himself. Und so haben sie versucht, sich zu davon selbst zu überzeugen, dass der Which Herr mit ihnen ist. Und er hat es so selbst gemacht. Just a form of religion. Einfach eine religiöse Handlung. It was all about pleasing the people. Einfach nur, um das Volk zu befriedigen. But now he's talking like he's so spiritual. Und jetzt spricht er so, als ob er so geistlich Samuel, wäre. Samuel, it's good that you came. Samuel, gut, dass du gekommen bist. I've already done the offering. I already did the offering. Oh, ich hab schon geopfert. What? Was? Oh yeah, I took care ja, of it. Ich sure. Ich hab mich schon darum gekümmert. Sicher. You're late. Du bist doch zu spät. The people are scattering. Und die Leute haben sich versammelt. The armies of the Philistines are gathering. Die Philistiner versammeln sich. Philister versammeln sich. It's all taken care of. Aber ich habe mich um alles gekümmert. Well, you have done foolishly. Aber du hast töricht gehandelt. You have acted foolishly. Du hast töricht gehandelt. You have not kept the commandment of the Lord your God. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten. Which he commanded you. Das er dir geboten hat. Now watch this. Jetzt hört mal zu. For now the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Wow. I put the word wow in there. Ich habe wow zugefügt. Wow. Jesus would have been called the son of Saul. Jesus würde doch dann der Sohn oder Nachkomme von Saul genannt werden. Blind Bartimaeus would have been saying, "Son of Saul, Son of Saul, have mercy on me." Der blinde Bartimaeus hätte gesagt, Sohn Sauls, hab Barmherzigkeit mit mir. Jesus would have said to the Pharisees. Jesus hätte zu den Pharisäern gesagt. The Messiah, whose son is he? Der Messias, wessen Sohn ist er? The son of Saul. Der Sohn von Saul. That is correct. Das ist richtig. The whole messianic line would have come through Saul. Die ganze messianische Linie wäre durch Saul gekommen. But now. Aber jetzt? It's gone. Aber das ist weg jetzt. Because he didn't wait two or three more hours. Weil er nicht zwei oder drei Stunden länger warten konnte. Because it revealed the rebelliousness in his heart. Es hat seine Widerspenstigkeit in seinem Herzen aufgedeckt. Because he chose his perspective against the Lord's perspective. Weil er seine eigene Perspektive gegen jene des Herrn austauschte. What should he have done? Was hätte er tun sollen? He should have encouraged his men and said, "Saul is coming. He's coming." Er hätte seine Samuel, Männer ermutigen Samuel sollen und sagen, Samuel wird kommen. Matter Samuel of fact, wird why don't you guys go out and look for him? Geht doch einfach raus und schaut mal aus, and ob er kommt. And just help him. Maybe he's got some bags to carry. Vielleicht muss er einige Säcke tragen. Dann geht raus und helft Samuel, ihm. Samuel will come. Samuel wird kommen. It's only the seventh day, and the day is not over. Es ist der siebte Tag und er ist noch nicht vorbei. And sometimes in our walk, you just have to risk it all. Und manchmal müssen wir in unserem Wandel einfach alles riskieren. And they may have said, "Well, what if he doesn't come?" Und sie hätten vielleicht sagen können, na und was ist, wenn er nicht kommt? If he doesn't come, it's not my problem. Und er hätte sagen können, wenn er nicht kommt, dann ist es nicht mein Problem. It's God's ist problem. Gottes Problem dann. What if we can't pay the mortgage? Was ist, wenn wir den Kredit nicht zurückzahlen können? What if there's a bump? What if there's a bump in the another huge bump in the world economy? Was ist, wenn es da so eine weitere große Erschütterung der Weltökonomie gibt? And we can't pay the mortgage on the church building. Und wir können dann nicht mehr den Kredit auf dieses Gemeindegebäude zurückzahlen. That's not my problem. Das ist nicht mein Problem. It's his problem. Es ist sein Problem. It's his church. Es ist seine Gemeinde. You got to go to a higher perspective. Wir müssen dann zu einer höheren Perspektive übergehen. He said, "I will build my church." church. Er sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. He said, I'll provide everything you need. Er sagte, ich werde alles zur Verfügung stellen, was ihr benötigt. It's not my problem. Es ist nicht mein Problem. And so many things are not our problem. Und so viele Dinge sind nicht unser Problem. But what happens if this happens? Aber was ist, wenn das passiert? It's not my problem. Das ist nicht mein Problem. What happens if my teenager just decides to leave then? Was ist, wenn mein Teenager einfach beschließt, jetzt auszuziehen? It's not your problem. Das ist nicht dein Problem. What if my husband doesn't believe then? Was ist, wenn mein Gatte nicht gläubig ist? That's not your problem. Nicht dein Problem. It's not your problem. It's God's problem. Es ist nicht dein Problem, es ist Gottes Problem. What if somebody decides to go to another church? Was ist, wenn jemand sich entschließt, in eine andere Gemeinde zu gehen? And 100 people go with them. Und 100 Leute mitzieht. It's not my problem. Nicht mein Problem. It's the Holy Spirit's problem. Das ist das Problem des Heiligen Geistes. The Holy Spirit puts it on people's hearts which church they should go to. Der Heilige Geist legt es auf die Herzen der Menschen, in welche Gemeinde sie gehen sollen. 1 Corinthians 12, he puts it on people's hearts. 1. Korinther 12, er legt es den Menschen aufs Herz. It's not my problem. Es ist nicht mein Problem. It's God's problem. Es ist Gottes Problem. And this is what sets us free. Und das setzt uns frei. Lord, lead me to the rock that's higher than I. Herr, führe mich zum Felsen, der höher ist. And that always begins with a thankful heart. Und das beginnt immer mit einem dankbaren Herzen. Did you see the circumstance we're in now? Hast du die Umstände gesehen, in denen ich mich jetzt befinde? Wow. Ah. Puh, boy. Puh. What are we gonna do? Man. Was machen wir jetzt? Well, let's pray. Also beten and wir. Ask God what we can do. Und fragen wir Gott, was wir tun können. What if he doesn't deliver us? Was ist, wenn er uns nicht davon befreit? Then it's not my problem. Dann ist es nicht mein Problem. It's his problem. Sein Problem. Right? My life is in his hands. Richtig, mein Leben ist ja in seinen The Händen. Church is in his hands. Die Gemeinde ist in seinen Händen. It's not my problem. Es ist nicht mein Problem. And if Saul would have said that, und wenn Saul das gesagt hätte, we would be singing songs about him today. Dann würden wir heute noch Lieder über ihn singen. Jesus is the son of Saul. Jesus ist der Sohn von Saul. Jesus ist der Sohn von Saul. Son of Saul. Messias ist der Sohn. But that's gone. That's aber das ist gone. Weg. Das ist weg. God took it out of him. Gott hat das einfach herausgenommen aus seinem Leben. He lost that forever. Das hat er für immer verloren. Forever and ever. Immer und immer. God ripped the kingdom away from him. Gott hat ihm einfach das Königreich weggenommen. And gave it to another. Das Königtum und jemand anderen gegeben. Someone who had a heart after God. Jemand, dessen Herz nach Gott war. And that's what we want to be like. Und so wollen auch wir sein. Lord, I'm in a circumstance. Herr, ich befinde mich in Umständen. Just lost my job. Hab meine Arbeit verloren. My wife just left. Meine Frau hat mich verlassen. My kids are crazy. Die Kinder sind jetzt ganz my verrückt. Boss is impossible. My boss is impossible. Und ganz unmöglich verhält sich mein Chef. I'm so insecure. Bin so unsicher. I'm so fearful. Ich fürchte mich so. What do I do? Was mache ich jetzt? Well, let's just start with thanking you. Also beginne jetzt dir zu danken. All this is your problem. Please help me. All das ist dein Problem, Herr, hilf mir. You're the one who promised you would never leave me. Du bist der Einzige, der versprochen hat, dass du mich nie verlassen wirst. So actually, it's not my faith that's on trial. Also eigentlich wird gar nicht mein Glaube geprüft. It's your word that's sondern on trial. Dein Wort, was geprüft wird. In my life, your word in meinem is on Leben. Trial. Dein Wort wird jetzt geprüft. Romans chapter 3 verse 4. Römer 3 Vers 4. You know what? I don't like bad circumstances. I hate them. Wisst ihr was? Ich mag schlechte Umstände nicht. Die hasse ich. I always hate when I hear from Otmar Roland, you know, the offerings are way down. Ich hasse das, wenn ich von Otmar der Roland immer höre, naja, die Spenden sind zu niedrig. What are we going to do? Was werden wir jetzt machen? We're going to pray and thank the Lord. Wir beten und danken dem Herrn. Thank the Lord, then we're just going to talk to the church and give it to God. Wir werden dann mit der Gemeinde sprechen und es einfach Gott geben. What if nobody responds? Und was wird die Antwort sein? It's not our problem. Das ist nicht mein Problem. The bank can take the building, we just rent from the bank. Und wenn uns die Bank das Gebäude wegnimmt, na, dann werden wir es von der Bank mieten. Yeah, maybe that's better. Who knows? Vielleicht ist es besser, wer weiß. God has the plan, I don't know. Welchen Plan Gott hat, das weiß ich nicht. Lead me to the rock that's higher than I. Aber führ mich zum Felsen, der höher ist als ich. Father, let's pray. Vater, lass uns beten. Father, we come before you this morning. Vater, wir kommen vor dich heute Morgen. We thank you for your perspective. Wir danken dir für deine Perspektive. We thank you that so often we're like John the Baptist. Wir danken, dass wir so oft sind wie Johannes der Täufer. We're so frustrated. So frustriert. That we would say really, really mean things to you. dass wir wirklich ganz böse Dinge zu dir sagen könnten. We would even become bitter in our hearts. Und vielleicht sogar bitter in unseren Herzen werden könnten. But I pray, Lord, that you would speak to all of us. Aber Herr, ich bete, dass du zu uns allen sprechen mögest. It says that you will teach the humble. Es sagt, du wirst die Demütigen lehren. Psalm 25:9. The humble will you teach. Die Demütigen wirst du lehren. Teach us today. Lehre uns heute. Lead us to the rock that's higher than us. Führe uns zum Felsen, der höher ist als wir. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. And you've never given your life to the Lord. Du hast dem Herrn noch nie dein Leben gegeben. This is a perfect moment. Das ist der perfekte Moment jetzt. Jesus has risen from the dead. Jesus ist von den Toten auferstanden. He died for your sin. Er ist für deine Sünden gestorben. He is alive right now. Aber er lebt jetzt. And he wants to come into your life. Und er möchte in dein Leben treten. Pray a simple prayer. Bete einfach ein einfaches Gebet. Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Of my sin. Von meinen Sünden. Jesus, can you say this? Kannst du das sagen? Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me and cleanse. Vergib mir und reinige mich. I want to be with you when I die. Ich möchte mit dir sein, wenn ich eines Tages sterbe. Okay, let's take a situation in our lives that weigh us down or that we really spend time worrying about. Nehmen wir uns einfach jetzt mal eine Situation in unserem Leben her, die uns wirklich runterzieht oder uns Sorgen macht. If you don't have that, that's great. You can just relax. Wenn du das nicht hast, dann ist das wunderbar. Du kannst dich entspannen. Maybe you're still young. Vielleicht bist du noch jung. But if there's something, let's just bring it before the Lord now. Aber wenn es etwas gibt, dann lass uns das einfach jetzt vor den Herrn bringen. Thank you that we can cast all our cares on you. Danke, dass wir alle Sorgen auf dich werfen dürfen. And we can trust that you are the one that's taking care of it. Und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du der bist, der für alles sorgt. And right now we let go of that problem that. Und jetzt lassen wir dieses Problem los. That takes up our energy with worry. Das unsere ganze Energie auffrisst durch ständige Sorgen. And we say to you, Father, I let it go. Und wir sagen zu dir, Vater, ich lasse das jetzt los. It is no longer my problem. Es ist nicht mehr mein Problem. It's your problem. Es ist jetzt dein Problem. And I take my hands off. Ich nehme jetzt meine Hände davon weg. And I refrain from trying to control or manipulate. Ich halte mich jetzt zurück davon, zu kontrollieren oder zu manipulieren. I will simply rest. Ich werde einfach mich nur ausruhen. And I will trust. Und vertrauen. I heard this weekend at a ladies conference. Diese Woche habe ich bei einer Frauenkonferenz etwas gehört. The definition of spiritual blindness. Nämlich die Definition von geistlicher Blindheit. The inability to see that God really cares for me. Die Unfähigkeit zu sehen, dass Gott sich wirklich um mich kümmert. Free us right now from spiritual blindness. Befreie uns bitte jetzt von geistlicher Blindheit. And if you're single, wenn du Single bist, can I just give you some advice? Dann kann ich dir einen Ratschlag geben. Like we heard today, seek first the kingdom of God and everything else will be added to you. Wie wir heute schon gehört haben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir zufallen. And what I really appreciated about Rob. Und was ich wirklich an Rob so schätze, when we were single, als wir Single waren. I was 16, he was 18 when we met. Ich war 16, er war 18, als wir uns trafen. Is that he was so cool. Ist, dass er so cool war. I don't mean cool, I mean like cool, like laid back and not hyper and not trying to do something. Also ich meine, er ist entspannt gewesen, yeah, und er hat nicht so dieses Hyper-Ding gehabt und ständig versucht, was zu machen. Yeah, and I just loved that. Ich habe das einfach so geliebt. And he didn't try to come after me. Und er hat nicht versucht, mir so hinterherzulaufen. He just trusted. Er hat einfach nur vertraut. And God brought us together. Und Gott hat uns zusammengefügt. And I just pray that God would give you rest in your soul. Und ich bete, dass der Herr dir Frieden in deiner Seele, Ruhe in deiner Seele geben möge. Just rest. Einfache Ruhe. If it doesn't happen, it wasn't his will. Wenn es jetzt nicht passiert, dann war es nicht sein Wille. Yeah. And that's what's attractive anyway. Das ist jedenfalls attraktiv. When somebody's relaxed. Wenn jemand entspannt ist. Yeah. So Father, we thank you. Vater, wir danken dir. That we can truly relax. Dass wir uns wahrhaft entspannen können. And we don't have to make something happen. Und wir nicht etwas dazu bringen müssen, dass es passiert. We take our fingers away. Wir einfach unsere Finger davon lassen. We trust you. Wir vertrauen dir. And to show that we trust you. Und um zu zeigen, dass wir dir vertrauen. We thank you. Danken wir dir. We will thank you by faith. We will praise you by faith. Wir werden dir im Glauben danken und im Glauben dich preisen. Knowing that you are a good God. Wissend, dass du ein guter Gott bist. Knowing that no good thing will you withhold to them that walk uprightly. Wissend, dass du nichts von dem zurückhalten wirst, der aufrecht wandelt. Lord Jesus, I especially want to lift up Nancy's mother. Jesus, möchte jetzt ganz speziell Nancy's Mutter zu dir hochheben. Jesus. Jesus. We pray that in your perfect timing you would bring her home. Und wir beten, dass du zur perfekten Zeit sie nach Hause bringen wirst. That you would take away, you would lift her suffering. Dass du sie wegnehmen wirst und ihr Leiden wegnehmen wirst. And also bring peace to the whole family. Und der ganzen Familie Frieden schenkst. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.